Wir sind Geschäftspartner. Sexuell läuft nichts mehr zwischen uns. Schon seit Jahren nicht mehr. Und wieso ging es zu Ende? Ihr Mann hat es herausgefunden. Könnten wir vielleicht ein anderes Mal darüber reden? Irgendwo, wo es ruhiger ist? Du wirst mich wohl kaum davon überzeugen können, dass sie keine Kinderschänderin ist. Verdammte Scheiße, Anna, das Maß ist voll. Das ist sie für mich nicht, war sie nie und jetzt reicht's, schnauze ich sie an. Hast du sie geliebt? Was? Und wie läuft's bei euch beiden? Carla ist zurückgekommen. Anna zwingt sich zu einem Lächeln, bei dem sich mein Magen zusammenzieht. Prima, Mom. Habe ich Elena geliebt? Ich nippe an meinem Drink. Verdammt, ich habe sie angebetet, aber habe ich sie geliebt? Was für eine lächerliche Frage. Von romantischer Liebe verstehe ich nichts. Was sie will, ist diese Herzchen- und Blümchenscheiße. Die Romane aus dem 19. Jahrhundert, die sie ständig liest, haben mir offensichtlich Flausen in den Kopf gesetzt. Mir reicht's. Tja, Ladies, dann werde ich euch beide jetzt allein lassen. Bitte schreiben Sie die Drinks auf Zimmer 612. Ich rufe dich morgen früh an, Anastasia. Bis morgen, Carla. Oh, es ist schön zu hören, wie dich jemand mit deinem vollen Namen anspricht. Ein schöner Name für ein schönes Mädchen. Ich schüttle Carla die Hand. Mein Kompliment ist ernst gemeint, aber das Lächeln auf meinem Gesicht nur erzwungen. Anna wirft mir stumm einen flehenden Blick zu, den ich ignoriere. Ich küsse sie auf die Wange. Ciao, ciao, Baby, flüstere ich ihr ins Ohr, bevor ich mich umdrehe, die Bar verlasse und zurück in mein Zimmer gehe. Dieses Mädchen provoziert mich wie noch nie jemand zuvor. Und sie ist sauer auf mich. Wahrscheinlich leidet sie unter PMS. Sie hat mir erzählt, dass sie diese Woche ihre Periode bekommen wird. Ich stürme in meine Suite, knalle die Tür hinter mir zu und trete sofort auf den Balkon. Es ist warm und ich hole tief Luft und atme den starken Salzgeruch des Flusses ein. Mittlerweile ist es Nacht geworden und der Fluss ist tintenschwarz wie der Himmel. Wie meine Stimmung. Ich hatte nicht einmal Gelegenheit, das morgige Segelfliegen anzusprechen. Ich lege meine Hände auf das Geländer. Die Lichter an der Küste und an der Brücke machen den Ausblick noch schöner, aber auch das hebt meine Laune nicht. Warum verteidige ich eine Beziehung, die begonnen hat, als Anna noch in der 4. Klasse war? Es geht sie überhaupt nichts an. Ja, natürlich ist es ein unkonventionelles Verhältnis gewesen, aber das ist doch alles. Ich fahre mir mit beiden Händen durchs Haar. Diese Reise verläuft nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Vielleicht war es ein Fehler, hierher zu kommen, und ausgerechnet Elena hat mich dazu ermutigt. Mein Telefon klingelt und ich hoffe, es ist Anna. Ross meldet sich. Ja, knurre ich. Meine Güte, Christian, störe ich Sie gerade? Nein, tut mir leid, was gibt's? Komm runter, Gray. Ich wollte Sie nur über mein Gespräch mit Marco informieren, aber wenn es gerade nicht passt, rufe ich morgen früh wieder an. Nein, schon gut. Es klopft an der Tür. Einen Moment, Ross. Ich mache auf und rechne mit Taylor oder jemandem vom Hauspersonal, der das Bett aufdecken will. Aber es ist Anna. Sie steht verlegen im Flur und sieht wunderschön aus. Sie ist hier. Ich ziehe die Tür weiter auf und winke sie herein. Sind die Sozialpläne in trockenen Tüchern? Frage ich Ross, ohne den Blick von Anna abzuwenden. Ja. Anna betritt den Raum und mustert mich vorsichtig. Ihre feuchten Lippen sind leicht geöffnet und ihre Augen schimmern dunkel. Was ist los mit ihr? Ein Sinneswandel? Diesen Blick kenne ich. Er drückt Verlangen aus. Sie will mich. Und ich will sie auch, vor allem nach unserer Auseinandersetzung in der Bar. Warum wäre sie sonst gekommen? Und die Kosten, frage ich Ross. Knapp 2 Millionen. Ich stoße einen Pfiff aus. Das war ein teurer Fehler. GEH hat sich immerhin den faseroptischen Bereich gesichert. Sie hat recht. Das war eines unserer Ziele. Und Lucas, erkundige ich mich, seine Reaktion fiel ziemlich heftig aus. Ich öffne die Minibar und bedeute Anna, sich zu bedienen, dann schlendere ich ins Schlafzimmer. Was hat er gemacht? Er hat einen Wutanfall bekommen. Im Badezimmer drehe ich den Wasserhahn an der riesigen, in den Boden eingelassenen Badewanne aus Marmor auf und gebe ein wenig angenehm duftendes Badeöl hinein. In der Wanne würden ohne weiteres 6 Personen Platz finden. Der Großteil der Summe ist für ihn, rufe ich Ross ins Gedächtnis, während ich die Wassertemperatur überprüfe. Und er bekommt außerdem noch den Gegenwert für seine Anteile. Ein Neuanfang ist für ihn also jederzeit möglich. Ich will das Bad schon verlassen, als mir plötzlich der Gedanke kommt, die kunstvoll auf der steinernen Bank angeordneten Kerzen anzuzünden. Kerzenlicht zählt als mehr, oder? Tja, er droht uns mit seinen Anwälten, obwohl ich nicht verstehe, warum. Wir sind in dieser Sache nach allen Seiten abgesichert. Höre ich da Wasser laufen? Fragt Ross. Ja, ich lasse mir ein Bad ein. Oh, soll ich auflegen? Nein, gibt es sonst noch etwas? Ja, Fred will mit Ihnen sprechen. Tatsächlich? Er hat sich Barneys neues Design angesehen. Ich schlendere zurück ins Wohnzimmer, segne Barneys Design für das Tablet ab und sage Ross, dass Andrea mir die neuen Grafiken schicken soll. Anna hat sich eine Flasche Orangensaft genommen. »Ist das Ihr neuer Führungsstil, nicht mehr persönlich dabei zu sein?«, fragt Ross. Ich lache laut auf, aber hauptsächlich wegen Annas Getränkewahl. Kluges Mädchen. Ross sage ich, dass ich erst am Freitag wieder im Büro sein werde. »Und Sie wollen tatsächlich Ihre Meinung über Detroit ändern? Hier gibt es ein Grundstück, an dem ich interessiert bin. Weiß Bill davon?«, fragt Ross schnippisch. »Ja, er soll mich anrufen. Ich werde es ihm ausrichten. Haben Sie sich heute Abend mit den Leuten aus Savannah getroffen?« Ich sage ihr, dass ich mich für morgen mit ihnen verabredet habe und achte dabei auf einen versöhnlichen und rücksichtsvollen Tonfall, denn das ist eine besonders wichtige Angelegenheit für Ross. Ich will zuerst hören, was Georgia anbietet, bevor wir einsteigen. Ich nehme ein Glas vom Bord, reiche es Anna und deute auf den Eiskübel. Wenn sie genug Fördergelder bieten, sollten wir uns die Sache überlegen, fahre ich fort, obwohl ich mir nicht ganz sicher bin, ob man diese verdammte Hitze hier aushalten kann. Anna schenkt sich ihren Saft ein. Es ist schon ein wenig spät, diese Entscheidung umzuwerfen, Christian. Andererseits hätten wir dadurch in Detroit möglicherweise ein Druckmittel in der Hand, überlegt Ross. Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Detroit hat auch seine Vorteile und dort ist es wesentlich kühler. Aber dort verfolgen mich zu viele Geister. Bill soll mich morgen anrufen. Es ist schon spät und ich habe Besuch. Nicht zu früh, füge ich hinzu. Ross wünscht mir eine gute Nacht und ich lege auf. Anna sieht mich zurückhaltend an, während ich sie intensiv mustere. Ihr dichtes Haar fällt über ihre schmalen Schultern und umrahmt ihr entzückendes, nachdenkliches Gesicht. »Du hast meine Frage nicht beantwortet«, murmelt sie. »Nein, habe ich nicht.« »Nein, du hast meine Frage nicht beantwortet oder nein, du hast sie nicht geliebt?« Sie lässt nicht locker. Ich lehne mich gegen die Wand und verschränke die Arme vor der Brust, um sie nicht an mich zu ziehen. »Weshalb bist du hier, Anastasia? Das habe ich dir doch gerade gesagt.« »Erlöse sie endlich, Gray.« »Nein, ich habe sie nicht geliebt.« Ihre Schultern entspannen sich und ihre Gesichtszüge werden weicher. Das wollte sie hören. »Du bist ja richtig eifersüchtig. Wer hätte das gedacht? Machen Sie sich etwa über mich lustig, Mr. Gray?« »Das würde ich nie wagen«, entgegne ich. »Ich glaube eher, Sie wagen es sehr wohl und noch dazu ziemlich oft.« Sie grinst und beißt sich mit ihren perfekten Zähnen auf die Lippe. »Das macht sie mit Absicht. Bitte hör auf deiner Lippe zu kauen. Du bist in meinem Zimmer. Ich habe dich seit fast 3 Tagen nicht gesehen und bin quer durchs Land geflogen, nur um mit dir zusammen zu sein. Ich brauche jetzt eine Bestätigung, dass wir uns wieder vertragen, und zwar auf die einzige Weise, die ich kenne. Ich will sie ficken. Hart. Mein Telefon summt, aber ich stelle es aus, ohne nachzusehen, wer angerufen hat. Wer auch immer das ist, er kann warten. Ich trete einen Schritt auf sie zu. Ich will dich, Anastasia, jetzt. Und du willst mich, deshalb bist du hergekommen. Ich musste es wissen, verteidigt sie sich. Und was tust du jetzt, da du es weißt? Kommen oder gehen? Frage ich und stelle mich vor sie hin. Ich komme. Sie schaut mir in die Augen. Oh, das möchte ich doch hoffen. Ich betrachte fasziniert, wie ihre Augen dunkler werden. Sie will mich. Du warst so wütend auf mich, flüstere ich. Es ist noch neu für mich, mit ihrem Zorn klarzukommen, ihre Gefühle zu berücksichtigen. Ja, ich kann mich nicht erinnern, dass irgendjemand außer meiner Familie jemals wütend auf mich gewesen wäre. Aber es gefällt mir. Sanft fahre ich mit meiner Fingerspitze über ihr Gesicht bis hinunter zu ihrem Kinn. Sie schließt die Augen und legt ihre Wange in meine Hand. Ich beuge mich vor und streiche mit der Nase über ihre nackte Schulter bis hinauf zu ihrem Ohr und während ich ihren süßen Duft einatme, steigt Verlangen in mir auf. Ich lasse meine Finger über ihren Nacken in ihr Haar gleiten. »Wir sollten reden«, flüstert sie. »Später. Aber es gibt so vieles, was ich dir gern sagen würde.« »Ich dir auch.« Ich küsse die Stelle unter ihrem Ohrläppchen, packe ihr Haar etwas fester und ziehe ihren Kopf nach hinten, so dass ihre Kehle entblößt vor mir liegt. Mit kleinen Küssen und Bissen liebkose ich ihr Kinn und ihren Hals, während mein Körper vor Begierde vibriert. Sie greift stöhnend nach meinen Armen. Ich spanne mich einen Moment an, aber die Dunkelheit bricht nicht über mich herein. »Hast du deine Tage?« murmle ich, während ich sie weiter küsse. Sie versteift sich. »Ja. Hast du Krämpfe?« »Nein.« Ihre Stimme klingt leise und ziemlich beschämt. Ich halte inne und schaue ihr in die Augen. »Warum ist dir das peinlich? Es geht doch um ihren eigenen Körper. Nimmst du die Pille schon?« »Ja.« »Gut. Lass uns ein Bad nehmen.« In dem superschicken Badezimmer lasse ich ihre Hand los. Hier ist es heiß und feucht, Dampfwolken wabern über dem Badeschaum. In dieser Hitze kleben mir mein Leinenhemd und meine Jeans nach wenigen Augenblicken am Leib. Anna beobachtet mich. In der feuchten Luft bilden sich winzige Schweißperlen auf ihrer Haut. »Hast du etwas, um dein Haar zusammenzubinden?« frage ich. »Ihr Haar wird ihr sonst im Gesicht kleben bleiben.« Sie kramt ein Zopfband aus ihrer Jeanstasche. »Bind dir das Haar zusammen«, befehle ich ihr und sehe zu, wie sie mit einer raschen, anmutigen Bewegung gehorcht. »Braves Mädchen. Keine Widerrede mehr.« Ein paar Haarsträhnen hängen aus ihrem Pferdeschwanz, aber sie sieht bezaubernd aus. Ich drehe den Wasserhahn zu und führe sie an der Hand in den anderen Teil des Badezimmers, wo ein großer vergoldeter Spiegel über zwei Marmorwaschbecken hängt. Ich stelle mich hinter sie, schaue ihr im Spiegel in die Augen und bitte sie, ihre Sandalen auszuziehen. Eilig streift sie sich die Schuhe von den Füßen und lässt sie auf den Boden fallen. »Heb die Arme«, flüstere ich. Ich packe den Saum ihres hübschen Tops und streife es ihr über den Kopf. Als sie mit nackten Brüsten dasteht, greife ich um sie herum, öffne den Knopf ihrer Jeans und ziehe den Reißverschluss herunter. »Ich werde dich hier im Badezimmer nehmen, Anastasia.« Ihr Blick wandert zu meinem Mund und sie legt sich über die Lippen. In dem gedämpften Licht glitzern ihre Pupillen vor Erregung. Ich bedecke ihren Hals mit sanften Küssen. Ich schiebe meine Daumen in ihre Jeans und streife sie langsam über ihren wunderschönen Po, wobei ich ihr Höschen nach unten ziehe. Während ich mich hinter sie knie, schiebe ich beides bis zu ihren Knöcheln hinunter. »Steig aus deinen Jeans«, befehle ich ihr. Sie hält sich am Waschbeckenrand fest und gehorcht. Jetzt ist sie nackt und mein Gesicht befindet sich direkt vor ihrem Hinterteil. Ich werfe ihre Jeans, ihren Slip und ihr Top auf einen weißen Hocker neben dem Waschbecken und überlege mir, was ich jetzt mit diesem Po alles anstellen könnte. Ich bemerke ein blaues Bändchen zwischen ihren Beinen, ihr Tampon, also küsse ich nur sanft ihre Hinterbacken und beiße zärtlich hinein, bevor ich aufstehe. Wieder treffen sich unsere Blicke im Spiegel und ich lege meine Hand auf ihren weichen, flachen Bauch. »Sieh dich an. Du bist wunderschön. Wie fühlt sich das an?« Ich nehme ihre Hände in meine, spreize ihre Finger und fahre ihr damit über den Bauch. »Fühl doch nur, wie weich deine Haut ist«, flüstere ich. Langsam führe ich ihre Hände in einem großen Kreis über ihren Oberkörper, bis wir an ihren Brüsten angelangt sind. »Fühl nur, wie voll deine Brüste sind.« Ich halte ihre Hände so, dass sie ihre Brüste bedecken, während ich behutsam mit den Daumen ihre Brustwarzen liebkose. Sie stöhnt und wölbt sich nach vorne, ihren und meinen Händen entgegen. Vorsichtig drücke ich ihre Brustwarzen zusammen und ziehe ganz leicht daran. Wieder und wieder und beobachte fasziniert, wie sie härter und länger werden, wie ein bestimmter Teil meines Körpers. Sie schließt die Augen, presst sich an mich und windet sich, bis sie meine Erektion an ihren Pobacken spürt. Stöhnend legt sie den Kopf an meine Schulter. »So ist das richtig, Baby«, murmle ich. Das Gesicht an ihren Nacken gedrückt und genieße es, wie ihr Körper durch die Berührung ihrer eigenen Finger auflebt. Ich führe ihre Hände hinunter zu ihren Hüften und zu ihrem Schamhaar. Dann dränge ich mein Bein zwischen ihre Schenkel und schiebe ihren Fuß mit meinem zur Seite, während ich mit ihren Händen über ihre Vulva streiche, erst mit einer, dann mit der anderen. Immer wieder massiere ich dabei mit ihren Fingern ihre Klitoris. Sie stöhnt und ich beobachte im Spiegel, wie sie sich erschaudernd an mich drückt. Meine Güte, sie ist eine wahre Göttin. Sieh nur, wie du von innen heraus leuchtest, Anastasia. Ich küsse und liebkose ihren Nacken und ihre Schulter. Als ich abrupt damit aufhöre und einen Schritt zurücktrete, öffnet sie die Augen. Mach weiter. Ich bin gespannt, was sie nun tun wird. Einen Moment lang zögert sie, dann massiert sie sich selbst mit einer Hand, aber ohne große Begeisterung. Oh, so wird das nichts. Rasch ziehe ich mein verschwitztes Hemd und die Jeans aus und befreie meine Erektion von der Unterhose. Es wäre dir lieber, wenn ich das tun würde? Meine Augen suchen ihren Blick im Spiegel. Oh ja, bitte. Ihre Stimme klingt flehend. Ich schlinge meine Arme um sie und presse meinen Körper gegen ihren Rücken, so dass sich mein Schwanz in der Spalte zwischen ihren verführerischen Hinterbacken befindet. Ich nehme wieder ihre Hände in meine und führe sie eine nach der anderen über ihre Klitoris. Mein Streicheln und Massieren erregt sie noch stärker. Sie wimmert leise, als ich ihr sanft in den Nacken beiße und daran sauge. Ihre Beine beginnen zu zittern. Abrupt drehe ich sie zu mir herum. Ich packe ihre Handgelenke mit einer Hand und halte sie hinter ihrem Rücken fest, während ich ihren Kopf mit der anderen an ihrem Pferdeschwanz nach hinten ziehe und sie auf den Mund küsse. Ihre Lippen schmecken köstlich nach Orangensaft und süßer, süßer Anna. Ihr Atem kommt stoßweise, ebenso wie meiner. Wann hat eine Periode eingesetzt, Anastasia? Ich möchte dich ohne Kondom ficken. Gestern, haucht sie atemlos. Gut. Ich lasse sie los und drehe sie wieder um. Halt dich am Waschbecken fest, befehle ich. Ich ziehe sie an den Hüften nach hinten, so dass sie sich nach vorne beugen muss. Dann lasse ich meine Hand über ihren Po zu dem blauen Bändchen gleiten, ziehe den Tampon heraus und werfe ihn in die Toilette. Sie schnappt schockiert nach Luft, aber ich dringe rasch in sie ein. Ich stoße pfeifend den Atem durch die Zähne aus. Verdammt, sie fühlt sich so gut an, so gut, Haut an Haut. Vorsichtig ziehe ich mich zurück, versenke mich dann wieder in sie und genieße jeden kostbaren feuchten Zentimeter. Sie presst sich stöhnend an mich. Oh ja, Anna. Sie umfasst das Waschbecken noch fester, während ich mich immer schneller in ihr bewege. Ich packe ihre Hüften und verfalle in einen erbarmungslosen Rhythmus, fordernd, besitzergreifend. Sei nicht eifersüchtig, Anna. Ich will nur dich. Dich. Dich. Meine Finger finden ihre Klitoris und ich streichle, massiere und stimuliere sie, bis ihre Beine wieder zu zittern beginnen. So ist es richtig, Baby, stöhne ich mit rauer Stimme und stoße in einem unbarmherzigen Du gehörst mir Rhythmus in sie hinein. Streite nicht mit mir, widersprich mir nicht. Ihre Beine versteifen sich und ihr ganzer Körper beginnt zu zittern. Als der Orgasmus über sie hinwegspült, schreit sie auf und reißt mich mit sich. Oh, Anna, keuche ich. Alles um mich herum verschwimmt vor meinen Augen, als ich loslasse und in ihr komme. Verdammt. Oh, Baby, kriege ich jemals genug von dir? Flüstere ich und lehne mich gegen sie. Langsam ziehe ich sie mit mir auf den Boden und schlinge meine Arme um sie. Sie legt ihren Kopf an meine Schulter, immer noch völlig außer Atem. Gütiger Himmel. War es schon jemals so? Ich drücke ihr einen Kuss aufs Haar und sie beruhigt sich. Sie schließt die Augen und während ich sie in meinen Armen halte, kommt sie allmählich wieder zu Atem. Wir sind beide schweißgebadet und es ist feuchtheiß in diesem Badezimmer, aber ich möchte an keinem anderen Ort dieser Welt sein. Sie rückt ein Stück zur Seite. Ich blute, murmelt sie. Das macht mir nichts aus. Ich will sie nicht loslassen. Das habe ich gemerkt. Ihre Stimme klingt spröde. Macht es dir etwas aus? Das sollte es nicht. Es ist etwas vollkommen Natürliches. Ich habe bisher nur eine Frau kennengelernt, die sich geziert hat, während ihrer Periode Sex zu haben, aber darauf habe ich keine Rücksicht genommen. Nein, überhaupt nicht. Anna schaut mich mit ihren klaren blauen Augen an. Gut. Lass uns in die Wanne steigen. Ich löse mich von ihr und sie runzelt kurz die Stirn, als ihr Blick auf meine Brust fällt. Ihr rosiges Gesicht wird blass und ihre Augen verschleiern sich. Was ist los? Ihr Gesichtsausdruck erschreckt mich. Deine Narben. Sie stammen nicht von den Masern. Nein, erwidere ich eisig. Darüber will ich nicht reden. Ich stehe auf, nehme ihre Hand und ziehe sie hoch. Ihre Augen sind vor Entsetzen geweitet. Gleich wird Mitleid in ihr aufkeimen. Schau mich nicht so an, herrsche ich sie an und lasse ihre Hand los. Ich will dein verdammtes Mitleid nicht, Anna. Lass es bleiben. Sie starrt auf ihre Hände, zur Einsicht gebracht, wie ich hoffe. Hat sie das getan? Ihre Stimme ist kaum hörbar. Ich starre sie finster an und versuche, den plötzlich in mir aufsteigenden Zorn zu unterdrücken. Mein Schweigen zwingt sie dazu, mich anzusehen. Sie? Knurre ich. Mrs. Robinson? Anna wird bei meinem Tonfall noch blasser. Sie ist kein Tier, Anastasia. Natürlich war sie es nicht. Ich verstehe nicht, weshalb du sie unbedingt dämonisieren musst. Rasch senkt sie den Kopf, um mir nicht mehr in die Augen schauen zu müssen, geht an mir vorbei und steigt in die Wanne. Sie lässt sich in den Schaum sinken, so dass ich ihren Körper nicht mehr sehen kann. Als sie zu mir hochsieht, ist ihre Miene offen und zerknirscht. Ich frage mich nur, wie du wohl wärst, wenn du sie nicht kennengelernt hättest, wenn sie dich nicht in ihren Lebensstil eingeführt hätte. Verdammt. Es geht immer noch um Elena. Ich steige in die Wanne, lasse mich ins Wasser sinken, außerhalb ihrer Reichweite. Sie mustert mich und wartet auf eine Antwort. Tiefes Schweigen breitet sich zwischen uns aus, bis ich nur noch das Blut in meinen Ohren rauschen höre. Verflucht. Sie hält eisern meinem Blick stand. Gib auf, Anna. Nein, damit kann ich wohl nicht rechnen. Ich schüttle den Kopf. Unmögliches Weib. Ohne Mrs. Robinson hätte mir wahrscheinlich dasselbe Schicksal geblüht wie meiner leiblichen Mutter. Sie streicht sich stumm eine feuchte Haarsträhne hinter das Ohr. Was kann ich ihr über Elena sagen? Ich denke an unsere Beziehung, Elena und ich, diese aufregenden Jahre, die Heimlichkeit, der Sex im Verborgenen, der Schmerz, das Vergnügen, die Erlösung. Die Ruhe und Ordnung, die sie in mein Leben brachte. Sie hat mich auf eine Art und Weise geliebt, die für mich annehmbar war, sage ich mehr zu mir selbst. Annehmbar? Fragt Anna ungläubig. Ja. Anna sieht mich erwartungsvoll an. Sie will mehr hören. Scheiße. Sie hat mich von dem destruktiven Weg abgebracht, den ich eingeschlagen hatte, fahre ich leise fort. Es ist sehr schwer, in einer perfekten Familie aufzuwachsen, wenn man selbst nicht perfekt ist. Sie zieht scharf den Atem ein. Verdammt, ich hasse es, darüber zu reden. Liebt sie dich immer noch? Nein. Ich glaube nicht, zumindest nicht auf diese Weise. Ich sage doch die ganze Zeit, dass es lange her ist. Vergangenheit. Ich könnte es nicht ändern, selbst wenn ich es wollte, was ich aber nicht tue. Sie hat mich von mir selbst gerettet. Ich habe noch nie mit jemandem darüber geredet. Außer mit Dr. Flynn natürlich. Und es gibt nur einen Grund, weshalb ich mit dir darüber rede. Weil ich will, dass du mir vertraust. Ich vertraue dir auch, aber ich will dich besser kennenlernen und wann immer ich versuche, über etwas mit dir zu reden, weichst du mir aus. Es gibt aber so vieles, was ich gern wissen möchte. Herrgott nochmal, Anastasia. Was brauchst du denn noch? Was muss ich tun? Sie starrt auf ihre Hände unter der Wasseroberfläche. Ich versuche nur, dich zu verstehen. Du bist ein Buch mit 7 Siegeln für mich. Ganz anders als alle Menschen, die ich bisher kennengelernt habe. Ich bin froh, dass du mir sagst, was ich wissen will. Mit plötzlicher Entschlossenheit gleitet sie durchs Wasser, setzt sich neben mich und schmiegt sich an mich, so dass ihre Haut meine berührt. Bitte sei nicht böse auf mich, flüstert sie. Ich bin nicht böse auf dich, Anastasia. Ich bin noch nicht daran gewöhnt, solche Gespräche zu führen. Diese bohrenden Fragen. Normalerweise führe ich diese Art von Unterhaltung nur mit Dr. Flynn und mit... Verdammt. Mit ihr, Mrs. Robinson? Du redest mit ihr? Ihre leise Stimme klingt belegt. Ja. Worüber? Ich drehe mich so abrupt zu ihr um, dass das Wasser über den Wannenrand auf den Boden schwappt. Du gibst nicht so schnell auf, was? Wir reden über das Leben, über Gott und die Welt, übers Geschäft. Sie und ich kennen uns eine halbe Ewigkeit, Anastasia. Wir können über alles reden. Auch über mich? Ja. Wieso redest du mit ihr über mich? Jetzt klingt sie trotzig. Ich habe noch nie jemanden wie dich kennengelernt, Anastasia. Was heißt das? Jemanden, der nicht gleich alles unterschreibt, was du ihm vorlegst, ohne auch nur einmal nachzufragen? Ich schüttle den Kopf. Nein. Ich brauche hin und wieder einen Rat. Und was Mrs. Pedo dir rät, befolgst du, stichelt sie. Das reicht jetzt, Anastasia, herrsche ich sie an. Sonst lege ich dich übers Knie. Ich habe keinerlei sexuelles oder romantisches Interesse an ihr. Sie ist eine enge Freundin und Geschäftspartnerin, mehr nicht. Zwischen uns war früher einmal etwas, wovon ich mehr profitiert habe, als ich sagen kann. Dafür hat es sie ihre Ehe gekostet. Aber diese Phase liegt längst hinter uns. Sie strafft die Schultern. Und deine Eltern haben es nie herausgefunden? Nein, knurre ich, das habe ich dir doch gesagt. Sie mustert mich vorsichtig. Ich glaube, sie hat begriffen, dass sie mich an meine Grenzen gebracht hat. War's das jetzt? Frage ich. Fürs Erste. Dem Himmel sei Dank. Sie hat nicht übertrieben, als sie mir erklärte, sie habe einiges auf dem Herzen. Aber wir reden nicht über das, worüber ich reden will. Ich muss jetzt wissen, wo ich stehe. Ob unsere Vereinbarung eine Chance bei ihr hat. Carpe diem, Gray. Gut, jetzt bin ich an der Reihe. Du hast nicht auf meine Mail geantwortet. Sie streicht sich das Haar hinter ihr Ohr und schüttelt den Kopf. Ich wollte antworten, aber jetzt bist du ja hier. Wäre es dir lieber, wenn ich nicht hergekommen wäre? Ich halte den Atem an. Nein, ich freue mich sogar darüber. Gut, ich freue mich auch, hier zu sein, trotz deines Verhörs. Du glaubst also, es ist völlig in Ordnung, mich in die Mangel zu nehmen, während du eine Art diplomatische Immunität genießt, nur weil ich durchs halbe Land geflogen bin, um dich zu sehen? Vergiss es. Ich will wissen, wie du empfindest. Sie runzelt die Stirn. Das habe ich doch gerade gesagt. Ich freue mich, dass du hergekommen bist. Danke, dass du den langen Weg auf dich genommen hast. Es klingt aufrichtig. War mir ein Vergnügen. Als ich mich vorbeuge und sie küsse, öffnet sie sich wie eine Blüte, die sich mir darbietet. Sie will mehr. Ich weiche zurück. Nein, ich will zuerst ein paar Antworten, bevor mehr passiert. Sie seufzt und sieht mich wieder vorsichtig an. Was willst du wissen? Wie stehst du zum Beispiel zu unserem möglichen Arrangement? Sie verzieht den Mund, als ob ihre Antwort einen schlechten Beigeschmack hätte. Oh je. Ich glaube nicht, dass ich es über einen längeren Zeitraum schaffen werde, beispielsweise ein ganzes Wochenende über, jemand zu sein, der ich nicht bin. Sie senkt den Blick. Das ist kein Nein. Außerdem glaube ich, dass sie recht hat. Ich umfasse ihr Kinn und hebe ihren Kopf an, so dass ich ihr in die Augen schauen kann. Nein, das glaube ich auch nicht. Lachst du mich etwa aus? Ja, aber ich meine es nicht böse. Du bist eben keine gute Sub. Ihr bleibt der Mund offen stehen. Täuscht sie etwa vor, beleidigt zu sein? Und dann bricht sie in süßes, ansteckendes Gelächter aus und ich weiß, dass sie nicht beleidigt ist. Vielleicht liegt es ja an meinem Lehrer. Gutes Argument, Miss Steele. Ich stimme in ihr Lachen ein. Kann sein, vielleicht sollte ich strenger mit dir sein. Ich schaue ihr prüfend ins Gesicht. War es so schlimm, als ich dich das erste Mal übers Knie gelegt habe? Nein, eigentlich nicht. Ihre Wangen röten sich leicht. Es geht also mehr ums Prinzip, hake ich nach. Vermutlich. Darum, Lust zu empfinden, obwohl man es nicht dürfte. Mir ging es am Anfang ebenfalls so. Es dauert eine Weile, bis man sich an den Gedanken gewöhnt hat. Endlich reden wir darüber. Du hast immer noch die Möglichkeit, das Safe Word zu sagen, Anastasia. Vergiss das nicht. Und solange du dich an die Regeln hältst, die mein tiefes Bedürfnis nach Kontrolle befriedigen und deiner eigenen Sicherheit dienen, finden wir vielleicht einen Weg. Wieso hast du das Bedürfnis, mich zu kontrollieren? Weil genau dieses Bedürfnis während der Prägephase in meinem Leben nicht befriedigt wurde. Also ist das Ganze eine Art Therapie für dich. So habe ich es bisher noch nie betrachtet, aber ja, vermutlich ist es das. Sie nickt. Aber das Problem ist, dass du in der einen Sekunde sagst, ich soll mich dir nicht widersetzen, in der nächsten aber willst, dass ich dir Paroli biete. Dich zufriedenzustellen ist eine echte Gratwanderung. Das sehe ich ein. Aber bislang machst du deine Sache sehr gut. Aber zu welchem Preis? Mir sind die Hände gebunden. Ich mag es, wenn dir die Hände gebunden sind. Das habe ich nicht damit gemeint. Sie spritzt mir eine Handvoll Wasser ins Gesicht. Hast du mich etwa gerade angespritzt? Ja. Oh, Miss Steele. Ich schlinge meinen Arm um ihre Taille und ziehe sie so schwungvoll auf meinen Schoß, dass ein weiterer Schwall Wasser auf den Boden schwappt. Ich glaube, für den Moment haben wir genug geredet. Ich nehme ihr Gesicht in meine Hände und küsse sie. Sanft schiebe ich meine Zunge zwischen ihre Lippen und dann tief und beherrschend in ihren Mund. Sie vergräbt ihre Hände in meinem Haar und erwidert meinen Kuss. Unsere Zungen streicheln sich. Mit einer Hand drücke ich ihren Kopf zur Seite und schiebe sie mit der anderen nach oben, bis sie rittlings auf mir sitzt. Ich löse mich kurz von ihr und hole tief Luft. Ihre Augen sind dunkel und funkeln vor Lust. Ich packe ihre Handgelenke, drehe sie ihr auf den Rücken und halte sie dort mit einer Hand fest. Ich werde dich jetzt nehmen. Ich hebe sie ein Stück hoch, sodass sich meine Erektion zwischen ihren Beinen befindet. Bist du bereit? Ja, flüstert sie. Langsam lasse ich sie nach unten sinken und beobachte ihren Gesichtsausdruck, während ich in sie eindringe. Sie schließt stöhnend ihre Augen und streckt ihre Brüste nach vorne in mein Gesicht. Oh Gott! Ich hebe die Hüften ein Stück an und dringe noch tiefer in sie ein, während ich meine Stirn gegen ihre lehne. Sie fühlt sich so gut an. Bitte lass meine Hände los, haucht sie. Ich schlage die Augen auf, ihr Mund ist leicht geöffnet und sie atmet heftig. Aber fass mich nicht an, bitte ich sie. Ich lasse ihre Hände los und umklammere ihre Hüften. Sie stützt sich auf den Wannenrand und beginnt mich vorsichtig zu reiten. Auf und nieder, aufreizend langsam. Sie öffnet die Augen und sieht, dass ich sie dabei beobachte. Stöhnend küsst sie mich, erkundet mit ihrer Zunge meinen Mund. Mit geschlossenen Augen genieße ich dieses unglaubliche Gefühl. Oh ja, Anna. Ihre Finger sind in meinem Haar und ziehen und zerren daran. Sie küsst mich immer noch und spielt mit meiner Zunge, während sie an mir auf- und abgleitet. Ich packe ihre Hüften fester und steigere den Rhythmus. Höher, schneller. Vage nehme ich wahr, dass das Wasser in großen Wellen aus der Wanne schwappt. Aber das kümmert mich nicht. Ich will sie. Genau so. Diese wunderschöne Frau, die aufstöhnt, ihre Lippen immer noch an meinen. Auf und ab. Auf und ab. Immer wieder. Sie gibt sich mir hin und nimmt mich zur gleichen Zeit. Ach, ein lustvolles Stöhnen dringt aus ihrer Kehle. So ist es gut, Baby, flüstere ich, als ihr Orgasmus sie erschüttert und sie laut aufschreit. Ich schlinge meine Arme um sie und halte sie fest an mich gepresst, während auch ich komme und Erlösung in ihr finde. Anna, Baby, schreie ich und mir wird bewusst, dass ich sie nie mehr loslassen will. Sie küsst mein Ohr. Das war... Ja. Ich packe ihre Arme und drücke sie ein Stück zurück, um ihr Gesicht sehen zu können. Sie wirkt schläfrig und zufrieden, und ich nehme an, bei mir ist es ähnlich. Danke, flüstere ich. Sie schaut mich verständnislos an. Dafür, dass du mich nicht berührt hast. Ihr Blick wird weich und sie hebt die Hand. Ich versteife mich, aber sie schüttelt den Kopf und fährt mir mit dem Finger über die Lippen. Du hast mir gesagt, das sei ein Hard Limit für dich. Das verstehe ich. Und sie beugt sich zu mir vor und küsst mich. Dieses unbekannte Gefühl taucht auf und breitet sich in meiner Brust aus. Namenlos und gefährlich. Lass uns ins Bett gehen, oder musst du zurück? Die Intensität meiner Emotionen erschreckt mich. Nein, ich muss nicht gehen. Gut, dann bleib bei mir. Ich stehe auf, steige aus der Wanne und hole Handtücher, während ich rasch diese verwirrenden Gefühle unterdrücke. Ich hülle sie in ein Handtuch, schlinge das andere um meine Hüfte und werfe ein drittes auf den Boden, in dem vergeblichen Versuch, den überschwemmten Boden zu trocknen. Anna schlendert zum Waschbecken hinüber, während ich das Wasser aus der Wanne lasse. Das war wirklich ein interessanter Abend. Und sie hatte recht. Es war gut, dass wir uns unterhalten haben, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob wir damit tatsächlich etwas geklärt haben. Sie putzt sich die Zähne mit meiner Zahnbürste. Schmunzelnd gehe ich ins Schlafzimmer und werfe einen Blick auf mein Telefon. Taylor hat versucht, mich zu erreichen. Ich schicke ihm eine SMS. Alles okay? Ich fahre um 6 los zum Segelfliegen. Er antwortet sofort. Deshalb habe ich angerufen. Wettervorhersage gut. Ich werde dort sein. Gute Nacht, Sir. Ich werde mit Miss Steele Segelfliegen. Meine Begeisterung verstärkt sich noch, als sie in ein Handtuch gewickelt aus dem Bad kommt und ich kann mir ein breites Grinsen nicht verkneifen. Ich brauche meine Handtasche, sagt sie ein wenig schüchtern. Ich glaube, sie liegt im Wohnzimmer. Sie huscht davon und ich putze mir die Zähne, in dem Bewusstsein, dass die Zahnbürste sich gerade noch in ihrem Mund befunden hat. Im Schlafzimmer streife ich das Handtuch ab, ziehe die Laken zurück und warte im Bett auf Anna. Sie ist noch einmal im Badezimmer verschwunden und hat die Tür hinter sich geschlossen. Kurz darauf kommt sie zu mir. Sie lässt ihr Handtuch fallen und legt sich nackt und mit einem scheuen Lächeln neben mich. Wir machen es uns einander zugewandt auf den Kopfkissen bequem. »Willst du schlafen?«, frage ich. »Wir müssen früh aufstehen, und es ist schon fast 11.« »Nein, ich bin nicht müde.« Ihre Augen funkeln. »Was willst du dann machen? Mehr Sex?« »Reden.« »Noch mehr reden. Oh Gott.« Ich lächle resigniert. »Worüber denn?« »Über alle möglichen Dinge.« »Was für Dinge? Über dich? Was ist mit mir? Was ist dein Lieblingsfilm?« Ihre Fragen kommen wie aus der Pistole geschossen, und das gefällt mir. »Heute ist es das Piano.« Sie lächelt mich strahlend an. »Natürlich, das hätte ich mir denken können. Die Filmmusik ist so traurig und spannungsgeladen. Bestimmt kannst du die Stücke selbst spielen. So viele Erfolge, Mr. Gray.« »Und Sie sind der größte Erfolg von allen, Miss Steele.« Sie grinst noch breiter. »Also bin ich Nummer 16?« »16?« »Die Anzahl der Frauen, mit denen du Sex hattest.« »Oh, Scheiße.« »Nicht ganz.« Ihr Lächeln verschwindet. »Aber du hast doch von 15 gesprochen.« »Damit war die Zahl der Frauen gemeint, die in meinem Spielzimmer waren. Ich dachte, danach hättest du mich gefragt.« »Du hast mich nicht gefragt, mit wie vielen Frauen ich Sex hatte.« »Oh.« Sie starrt mich mit großen Augen an. »Blümchensex?« »Nein, du bist meine einzige Blümchensex.